Am 12. Juli forderte die internationale Amnestie die südkoreanische Regierung dazu auf, im Einklang mit den Forderungen der Menschenrechte ein Treffen der von den Agenten des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas entführten TVRK-Bürgerinnen mit ihren Familien zu arrangieren.